miles apart, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you gonna fall. And hell might just break loose. Life is a road. Don't know what's along the way. So drive safe. Follow your heart wherever it takes you. Tears gonna fall. Just don't let it break you. Life is a road. Don't know what's along the way. So drive safe. Noch siehst, doch du bist nicht wie die. Vielleicht warst du nie verliebt. Baby, shoot me down, ich fall nicht tief. Egal wie hoch ich flieg, vielleicht warst du nie verliebt. I'm loving anything. Meine Lounge voll mit paar Bunnies, huh? Deine Anrufe geblockt während der Party, huh? Zeig dir kein Gesicht, weil du mir dein Falsches zeigst. Baby, bitte frag nicht, wie es mir geht und wo ich bleib. Sie schreibt mir eine E-Mail, weil auf Insta sie geblockt ist. Dachte, du bist meine Co-Pilotin in dem Cockpit. Das ist keine Liebe, das ist ein Überfall. Bau keine Scheiße, weil meine Brüder, sie sind überall. Du bist fake, so wie Mäusernied. Es ist late und mein Baby ist voll intim. Mit deinem Mann, der verdammt nochmal nie in seinem Leben einen Platz in dem Hart von meinem Baby verdient. Ich hab Liebe für die G's, keine Liebe für dich. Schließe mit dir ab, weil ich hab Frieden im Blick. Gib mir Loyalty, keine Love, bitte keine Chance, bin ein Boss. Deshalb glaub ich jeden Tag, wenn du mir sagst, du hast. Du mich nicht siehst, doch du bist nicht wie die. Vielleicht warst du mir verliebt. Baby, shoot me down, ich fall nicht tief. Egal wie hoch ich flieg, vielleicht warst du mir verliebt. I'm loving anything. Du bist nur unterwegs. Memories kommen hoch, weil du mein Hoodie noch trägst. Meine Jungs haben dich gestern in der Uni gesehen. Mit dem Typen, den du hast und dir gar nicht so steht. Hab jetzt Money gemacht, doch hab mein Baby verloren. Hätte ich auch nicht gedacht, doch ich bin crazy geworden. Seit du weg bist, keine Action, nur Drama. Hektisch, bin auf Blacklist deiner Mama. Wann holst du deine Sachen ab? Ich habe Hasskicks. Ich will dich anrufen, aber ich kann's nicht. Gibst du deine Nummer weiter, wenn dich jemand anspricht? Bist du drüber weg, das sind Gedanken, wo ich Angst krieg. Wenn es dir jetzt passt, dann werd glücklich. Wenn ich Gerüchte von dir höre, sag ich, stimmt nicht. Der Verlust war für mich teuer, für dich günstig. Ich würde ja zurück, doch ich hab wirklich. Du mich nicht willst, doch du bist nicht wie dir. Vielleicht warst du nie verliebt. Baby, shoot me down, ich fall nicht tief. Egal wie hoch ich flieg, vielleicht warst du nie verliebt. Jump, make a jump. Company. And in the morning, Tabashi, oh baby, feel it back. Yeah, yeah, that's how it's supposed to be. I'm a painkiller. I've seen all your actions. She don't shave me back on your wall in my parlor. She said, give me something that I can bank on. I will make sure we never bankrupt. Can't stop your custom, you're my own. Do me that down, I love. Oh my god. What's going on? And I'll be there. Ah, would you let put it bounce? Could I mark bomb? Oh, mark bomb, yo. Ah, I've seen all your actions. She don't shave me back on you. One in my parlor. She said, give me something that I can bank on. I will make sure we never bankrupt. Can't stop your custom, you're my own. Do me that down, I love. Oh my god. Right. Sputnik. Dein Abend. I've been waiting all night, no reply. I've been dying, baby, shoot me a text. Got me wondering why I'm misreading all the lines. Can you tell me what's next? I feel you near when I close my eyes. Make me believe that the sun gon' shine when I'm thinking about you. Oh, I'm thinking about you. I need you to hold me close. I feel like you knew me, it's like in the movies. You came out of nowhere, saved my life. You are the ocean, I'll be the droplet. Falling from heaven into your arms. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I hope you settle down. Hear me tonight. Von der New Music Hotlist 2026. BAC, du fehlst hier. Hast du für heute Nacht in deinem Terminkalender noch etwas Platz? Dann hätte ich dich nämlich gefragt, ob du meinen Namen eintragen magst. Wir können im Schein der Stadtlichter auf eine Pizza. Reservierung ist kein Thema, denn ich kenne den Besitzer. Mit dem Auto schnell nach Nizza und extra in den Blitzer, damit ich von unseren Gesichtern wieder mal ein Bild. Lass uns gegenseitig Gedichte schreiben, bei denen wir uns beiden alles voneinander erzählen und es auf Papier bezeichnen. Weil du es verdienst, dass man dir viel von seiner Aufmerksamkeit gibt. Ob am Morgen oder auch am Mittag oder auch noch heute Nacht, vielleicht auch morgen oder erst nächstes Jahr. Ich möchte dich einfach nur fragen, hast du für heute Nacht, okay, und wo, in deinem Terminkalender noch etwas Platz? Okay, wieso? Dann hätte ich dich nämlich gefragt, okay, und was, ob du meinen Namen eintragen magst. Wenn du's nochmal sagst, hast du für heute Nacht, okay, und wo, in deinem Terminkalender noch etwas Platz? Okay, wieso? Dann hätte ich dich nämlich gefragt, okay, und was, ob du meinen Namen eintragen magst. Wenn du's nochmal sagst. Gesehen, das noch lange kein Problem. Und auch wenn es eines wäre, könnten wir es leicht beheben. Aktivitäten zu empfehlen, ob eine oder zehn. Ich will sie alle machen, nur du darfst dabei nicht fehlen. Weil ich schlaf nicht gern einsam ein, ich will einfach nur bei dir sein. Einfach gemeinsam die Zeit vertreiben. Sag nur, ob es passt, ob am Morgen oder auch am Mittag. Oder auch heute Nacht, vielleicht auch morgen oder erst nächstes Jahr. Ich möchte dich einfach nur fragen, hast du für heute Nacht, okay, und wo, in deinem Terminkalender noch etwas Platz? Okay, wieso? Dann hätte ich dich nämlich gefragt, okay, und was, ob du meinen Namen eintragen magst. Wenn du's nochmal sagst, hast du für heute Nacht, okay, und wo, in deinem Terminkalender noch etwas Platz? Okay, wieso? Dann hätte ich dich nämlich gefragt, okay, und was, ob du meinen Namen eintragen magst. Wenn du's nochmal sagst. Von der New Music Hotlist 2026. Der jungen Radios der ARD. BAC, du fehlst hier bei MDR Sportlich. Release the pressure. Sputnik. Sputnik. Dein Abend. Mehr Musik.

Duft weht um die Nase. Liebe Grüße vom Osterhase. Ja, habe ich mir eigentlich ein bisschen cooler vorgestellt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, habt ein schönes langes Wochenende und genießt die Zeit mit der Family. An alle, die arbeiten müssen, danke, dass es euch gibt. Mein Wochenende wird auf jeden Fall entspannt und das erste Mal an Ostern bei den Schwiegereltern verbracht. Also, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Viel Spaß bei der Ostereiersuche. Mit Bexen und Tobi. Jeden Morgen ab 6. Ich kauf die Blumen, die du wolltest, und ich schmück dir deine Tür, auch wenn das Klingelschild schon neu ist und mich niemand hier berührt. Meine Version von uns ist nicht mehr unter uns. Ja, denn deine Einfahrt bleibt jetzt dunkel. Bitte bring sie mit zum Leuchten. Ich brauch Licht, denn ich häng immer noch gefangen in meinen Träumen. Weck mich jemand auf. Ja, bitte weck mich jemand auf. Ja, wann kommst du nach Hause? Ich sitz hier und warte. Klau mein Kalender, die Tage, an denen du nicht sterbe. Ja, bis ich nicht mehr atme, sitz ich hier und warte. Klau mein Kalender, die Tage. Träumen, wie du tanzt und wie du lachst und fast zusammenbrichst, weil ich das gar nicht kann. Und dabei strahlst du so, so, so, so farbenfroh. Ja, und ich lern Porträts zu malen, weil ich keine Bilder von dir hab. Vielleicht eins im Portemonnaie, doch dein Gesicht darauf verblasst. Nein, ich seh dich nicht, obwohl du mein Leben bist. Ja, wann kommst du nach Hause? Ich sitz hier und warte. Klau mein Kalender, die Tage, an denen du nicht sterbe. Bis ich nicht mehr atme, sitz ich hier und warte. Klau mein Kalender, die Tage, Tage um Tage. Ja, wann kommst du nach Köln? Den du nicht sterbest. Ja, bis ich nicht mehr atme, sitz ich hier und warte. Ich klau mein Kalender, die Tage, Tage um Tage.